Ich wär so gern Bobby's Girl. Ich wär so gern Bobby's Girl. Ich könnte ja so treu und zärtlich sein. Wenn die Leute mich fragen, was ich denn werden möchte, weil ich doch nun kein Kind mehr bin. Du bist kein Kind heute mehr. Dann weiß ich, was ich sag. Ich träum es Tag für Tag. Ich hab nichts anderes mehr im Sinn. Ich wär so gern Bobby's Girl. Ich wär so gern Bobby's Girl. Ich wünsch mir, er sieht nur mich allein. Und bin ich dann Bobby's Girl? Und bin ich dann Bobby's Girl? Könnte ich so treu und zärtlich sein? Ich sitz zu Haus herum, das Telefon bleibt stumm. Heute mehr. Ich bitte jede Nacht, dass jene Dummheit nacht. Vielleicht wird er danach mir sehen. Ich wär so gern Bobby's Girl. Ich wär so gern Bobby's Girl. Ich wünsch mir, er sieht nur mich allein.